Actually. Woohoo. I'm Zoe. Und ich bin Huxley. Und ich bin Motte. Willkommen zu Angry Ink on the Line, ein Podcast, wo einige Leute zusammenkommen. To exchange thoughts and feelings on current events, as well as explore ideas and utopias in a judge-free and friendly environment. Diese Woche reden wir in der Folge War on Virus über die Corona-Pandemie und werden so ein bisschen über die Themen Sprache, also Sprache in der Berichterstattung und davon dann ableitend über Staatsgewalt und über Polizei und Militarisierung diskutieren. Aber erstmal wollen wir anfangen mit einem kleinen Check-in und gucken, wie es uns allen geht. Wie geht's dir, Zoe? Ja, gerade bin ich ganz gut. I have enjoyed the sunshine. I've been in the forest and I'm mentally preparing for the fact that tomorrow I'm gonna have my first day of university and it will mean that I have to be on my computer and in Teamgespräch from 10 in the vormittag to 7 in the evening with around half hour break. Yeah, it's pretty hardcore, so try to get some sun today. And how are you doing, Mathe? I'm okay now. I was a bit tired before. I'm kind of like last week, like on the edge of getting sick again. But I just ate a very nice soup. And I just also am recovering from the talk we had before. And I'm a bit excited about the podcast. What about you, Huxley? I'm excited and nervous to be part of this podcast for the first time. But mostly excited. As I told you before, I had a really nice Friday, like 2 days ago. I had a really nice day meeting friends for the first time in more than 3 weeks in the park with a lot of distance. And it was very nice and very life-giving. And then it was so nice that yesterday I felt like a bit depressed somehow because it was like a big contrast to be back in the apartment. And I think right now I'm in a mode of finding a balance between complete isolation and somehow connecting with people more again. And the podcast is also part of that, which is good, but it's just like takes some adjusting, mental adjusting, I think. Yeah, I definitely agree. I guess it's the time we live in or something. Yeah, it's a really strange time. I do think I have like at least some recommendation on that or like ideas on that based on some of the reading materials we read or like the only reading material I read from all the sources I got suggested from Mathe. Nice, we're gonna talk about it later probably in the last segment. And this time it's new, like it's our second episode and we made some structure for it, so it's maybe nicer to listen to and also nicer to make. Und ich würde das jetzt kurz erklären. Wir haben uns überlegt, es gibt immer eine Moderation in jeder Episode. Heute bin das ich, also Motte, die so ein bisschen die Struktur im Auge behält und auch einfach ein bisschen was über das Thema vorbereitet und sowas. Deswegen hört ihr mich heute öfter mal so eine moderierenden Sachen sagen, vermutlich. Und außerdem haben wir uns Rubriken überlegt oder Sections auf Englisch, wie wir unseren Podcast mehr strukturieren wollen und die auch lustig sind beim Zuhören. Deswegen kommen wir jetzt zur Rubrik Stuff That Happened That We Heard About. Das ist unser News-Segment. So. Habt ihr dafür was, was ihr teilen wollt? Ich habe zu viele Nachrichten gelesen und es gibt zu viele Nachrichten in meinem Kopf, aber ich habe mir zwei Sachen aufgeschrieben und das heißt nicht, dass es das Wichtigste wäre oder so, aber das sind einfach Sachen, wo ich Lust hatte, das zu teilen. Das erste fand ich ganz positiv oder auch ganz interessant. Das ist eine Reuters-Pressemitteilung. Und zwar in Portugal sind jetzt alle Leute, die irgendwie Anträge auf Aufenthaltsrecht gestellt haben, haben jetzt das einfach gestattet bekommen. Also bekommen jetzt alle Rechte, wie Staatsbürger und Bürgerinnen haben, einfach mal gestattet. Bis Juli erstmal, weil das bürokratische System einfach stillsteht und ja, dass diese Menschen dann in der Zeit alle Rechte auf Krankenversicherung und so weiter haben. Und das fand ich eine sehr schöne Nachricht und auch etwas, was mir Hoffnung gibt für die Zukunft, dass es vielleicht auch nach diesem Ausnahmezustand, dass das vielleicht was verändern könnte. Voll cool, ich hatte davon noch nicht gehört, finde ich voll interessant, auch irgendwie spannend, das weiter zu verfolgen. Jo, und das zweite ist eine eher nicht so schöne Nachricht, dass auf den Philippinen ein Mann, 63-jährigen Mann, erschossen worden ist, weil er keinen Mundschutz getragen hat an so einem Corona-Checkpoint. Und das stand in dem Artikel von Al Jazeera, dass es die erste Person ist, die wegen so Infektionsschutzmaßnahmen wirklich erschossen, also getötet worden ist. Ich weiß nicht, ob das stimmt, ich konnte das nicht verifizieren. Aber ich fand es auf jeden Fall krass. Und dann habe ich auch noch gelesen, dass der Präsident Duterte, ich weiß nicht, wie man seinen Namen ausspricht, auch eine Pressemitteilung gesagt hat, dass if people make trouble, shoot them dead. Also so wirklich direkt das auch legitimiert, diese extreme Form von Staatsgewalt. Fuck. This is shit. I can't say direct things right now that I read, maybe a few, but about that, I generally read things in this direction, and it was scary, and it's also scary to hear that now, pretty dark, and yeah. Ja, ich finde es auch gerade ziemlich heftig, ich hatte das noch nicht gelesen, finde es aber auch irgendwie nicht überraschend, vielleicht noch ein wenig eher aufmunternde oder so News, also einerseits, andererseits auch nicht. Heute war Seebrücke-Aktionstag in vielen deutschen Städten, auch in Berlin. Und es gab die zentrale Aktion, weil die Demo abgesagt wurde, obwohl die so ziemlich Infektionsschutzmaßnahmen in ihrem Demo-Programm drin hatten. Und genau, das fand ich gut, dass da Leute teilnehmen und hat mich irgendwie gefreut. Auch wenn es natürlich aus genau dem Grund ist, dass halt irgendwie in Griechenland Geflüchtete jetzt teilweise in den Camps in Quarantäne sind, also die gesamten Camps abgeriegelt sind. Was ein Zustand ist, der halt auch gar nicht geht. Und wo ich mich auch frage, wie sich Leute das vorstellen in Zukunft oder was sie sich davon erhoffen. Genau. Auf jeden. I don't know this. I heard the news today. The Queen were gonna speak to England for the first time since Princess Diana died. That's the news I can remember. I also heard that. I found it pretty funny that she apparently only spoke 4 times in her whole residence, like in ihrer gesamten Regierungszeit. Fand ich irgendwie krass. Yeah. Like in Denmark, the Queen speaks every New Year. Now you know that. Nice fact to know. In Germany we have no Queen. Which is also kind of okay. I definitely think it's weird to have a queen or a king, because it's strange to live inside. What's it called? Monarchy. Yeah, monarchy is fucking weird. Yeah. Yeah, okay. I have another news that I read this week, which is that in Berlin a lot of... Okay, I'm gonna switch to German. In Berlin wurden ein paar Räumungen ausgesetzt von bedrohten Projekten, zum Beispiel vom Syndikat. Und auch ein paar Änderungen im Mietrecht oder so Übergangsregelungen im Mietrecht gemacht. Das ist natürlich irgendwie überhaupt nichts Langfristiges, sondern alles nur so kurzfristig. Insofern muss man das auf jeden Fall weiter beobachten und wahrscheinlich sich auf jeden Fall weiterhin in diesen Kämpfen engagieren. Aber ich fand es zumindest gut, dass Leute jetzt nicht auf die Idee kommen, erst gerade in diesen Monaten irgendwie Häuser zu räumen. Genau, das hat mich gefreut. Ja. Das habe ich auch gelesen und das freut mich auch. Okay, ich würde sagen, wir sind mit unserem Segment Stuff That Happened That We Heard About so halbwegs durch. Und kommen dann so ein bisschen zu unserer Hauptdiskussion. Ich hatte vorhin schon gesagt, heute geht es um Staatsgewalt, Polizeigewalt und Militarisierung. So grob als Themenschwerpunkt. Und ich hatte überlegt, dass ich es interessant fände, damit zu starten, indem wir irgendwie darüber reden, was uns auffällt in der Sprache, die im Moment benutzt wird, um über diese Covid-19-Pandemie zu berichten. Und dachte, wir machen vielleicht so ein kleines Brainstorming, wo einfach jede mal sagen kann, welche Wörter ihr so in den Kopf kommen, von dem jeweiligen Medienkonsum ausgehend, den wir gerade so fahren. Ja, ich kann gerne was dazu sagen. Eine Sache, die mir, glaube ich, heute von einer Mainstream-Online-Zeitung war, irgendwie, da ging es um verschiedene Länder, wie sie mit der Epidemie umgehen und auch wie die Infektionszahlen sind, also wie viele infiziert sind und wie viele davon sterben und so weiter. Und dann war das so formuliert, so Germany is doing good in the race against Coronavirus, aber es war so dargestellt, als wäre das auch irgendwie zwischen den Ländern ein Wettbewerb. Und das fand ich total schräg, weil das ist ja nicht ein Nullsummenspiel. Also ich fand das so richtig merkwürdig, das so aufzustellen, als wäre das ein Wettbewerb zwischen den Ländern, wer weniger Tote hat zum Beispiel. Ja, das fand ich einfach sehr zynisch und strange. Ja, das ist auf jeden Fall sehr bescheuert. Rhetorik und Gedanken ist in sich selbst. Wow. Ja. Passt auf jeden Fall auch ganz gut zu dem, was ich so vor allem in den ersten 2 Wochen, also in den letzten 2 Wochen so wahrgenommen habe. Also dieses, in unserem Land passiert dies und jenes, was machen wir? Wir machen erstmal die Grenzen zu und dämmen das erstmal in unserem Land ein. Irgendwie so ein super national orientiertes Verständnis von dieser Pandemie, was natürlich, wenn man so denken will, irgendwo Sinn macht, von wegen, ja, dieser Staat hat halt sein eigenes Gesundheitssystem und so, aber was halt an sich so ein bisschen dieses Ding von Krieg und Kämpfen und irgendwelchen Fronten, an denen irgendwelche Ärzte kämpfen und irgendwelche Lebensmittelmitarbeitende, also Lebensmittelversorgungsmitarbeitende kämpfen, nochmal so untermauert. Das ist was, was mir einfach voll aufgefallen ist, gerade am Anfang. Es wird halt über Krise gesprochen und dann halt über Kämpfen und dann über irgendwie einzelne Staaten oder halt so einen Wettbewerb, wie du gerade meintest. Ja, das war irgendwie was, was mich nicht auf eine Art natürlich nicht irritiert, weil es irgendwie logisch ist, dass halt PolitikerInnen irgendwie so über ihre jeweiligen Staaten, die sie regieren, sprechen, aber auch irgendwie ein bisschen erschreckt hat. Also dieses, wir sind im Krieg gegen ein Virus, finde ich, macht halt irgendwie gar keinen Sinn. Also ist ja keine Armee ein Virus, ist halt ein Virus. Kennt auch keine Grenzen oder so. Ja. I like to weigh in on this, but the most I can say that I noticed about how can I say language and like the way it's being handled is something that I find really strange is in the S-Bahn, for example, there are now these Schilden. Ja, diese Schilden, das halt hängt und sagt, pass auf und berühre nicht einen anderen und mach Sicherheitsabstand und so. Aber da gibt es so vier von denen in jede da, wo man reinkommt, wo die Tür sind. Und das ist wirklich nicht nötig. Man könnte zum Beispiel zwei, weil es in Englisch und Deutsch, aber dass der auf jede Glas eine sein muss, so wie das, wenn du das nicht in dein Kopf, die Gesicht die ganze Zeit und auch so in viele Supermärkte, das ist nicht nur ein paar Schilder, wo es sagt, halt sicher Abstand. Es ist halt überall und es ist wirklich grotesk und wirklich so panischmäßig und macht auch mehr Stress und so, weil man sieht das halt auch eh, wenn es weniger ist. Keine Ahnung, ich finde es wirklich crazy. Das Ding ist, Leute lesen echt keine Schilder. Und es ist übelst anstrengend für die Leute, die in so einen Betrieben arbeiten, dann jedes Mal das zu sagen. Also mir ist es gestern extrem aufgefallen. Ich versuche die Leute halt voll nett darauf hinzuweisen, dass sie halt, keine Ahnung, Abstand auch von mir halten sollen, wenn ich denen irgendwie was verkaufe, und auch voneinander. Oder auch, dass sie Sachen nicht unbedingt anfassen sollen, und versuche das mega nett zu machen. Die Leute sind voll panisch, weil einfach ja diese ganze Panikmache irgendwie ziemlich gut funktioniert. Machen dann irgendwas und ich versuche halt die zu beruhigen, aber das zeigt auch einfach, dass sie diese ganzen Schilder nicht lesen, so, ne? Und das finde ich. Und dann kann ich den Reflex verstehen, irgendwie da so übelst viele Schilder hinzumachen, aber Schilder haben echt noch nie so gut funktioniert anscheinend. Ja, okay. Ja, okay. Was denn? Also ist unterschiedlich, glaube ich, ne? Ich sehe deinen Punkt vorher, aber ich wollte nur mal diesen Aspekt teilen, den ich gestern beobachtet habe. Ist es ein guter Aspekt? Ja. Also nicht gut. Es ist eines voll schräg, dass Leute nicht. Also ich gehe mal davon aus, die meisten lesen können. Ja, ich glaube, wir brauchen halt zum Beispiel einfach bessere Schilder, weil man unsere Schilder nicht gut lesen kann. Vielleicht. Ja. Ein anderes Ding, was mir so seit Wochen im Kopf rumgeistert und was jetzt auch schon was ich jetzt auch schon mehrfach woanders gelesen habe, ist das ganze Ding mit dem Social Distancing. Ich den Begriff ziemlich schwierig finde, weil ich absolut nicht gut finde, sich sozial zu distanzieren. Ja, yeah, ja, yeah, it's a really weird word. I mean, wie ist es in Deutsch? Also in Deutsch ist nicht so, es ist nicht die gleichen Wörter, man nutzt in Deutsch, oder? Also ist es ein amerikanisch oder englisches Ding, dass man Social Distancing sagt? Ich weiß nicht, Huxley, hast du was gelesen in Deutsch? Ich glaube, ich habe diesen Begriff auch in deutschen Texten gesehen, also Social Distancing. Ah, okay. Aber weiß ich gerade auch nicht. Ja, aber es stimmt. Ich hatte nicht darüber nachgedacht. Ich frage mich, ob es vielleicht ausdrücken soll, dass es sozial wäre. Also so ein bisschen aus dieser Logik, so, dass es sozial wäre, andere zu schützen, indem man Abstand nimmt. Aber das ist witzig, weil darüber habe ich gar nicht nachgedacht wiederum. Also ich dachte, es geht darum, halt soziale Situationen zu vermeiden sozusagen. Aber das ist natürlich ein anderer Aspekt, den man auch nochmal überdenken könnte. Ich habe ihn auch oft gelesen, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, was damit gemeint ist, genau. Egal was, finde ich, es wirklich ein schräges Wörternutzung, keine Ahnung, Wortnutzung, like social distancing, like you can say like, I don't know, I think I read other expressions, but I forgot them. The one most commonly used is physical distancing. Yes, that makes sense. It's more clear to me what that means. So yeah, that's true. Good. Also, I find it funny that like we had two completely different meanings in our heads for social, like for the social aspect of social distancing. It's kind of funny. It says something about how ambiguous it is. Yeah. Yeah, so that was something that's in my head for like some weeks. Do you have other examples? Yeah, I wanted to tell one anecdote. Why I also like this topic was that when I was biking, I saw a cinema. They had on their sign outside of the cinema, which was closed for obvious reasons, they wrote, "Wir sehen uns um 10 nach dem Krieg, bleibt tapfer." And like it really baffled me, like if it was a joke to call it a war. And also this like to stay tapfer, I guess you would translate with brave or something. Yeah, to use this war metaphor in that direct way and what that means, like I guess it's like a bigger question. I don't have an answer, but I was quite surprised to see it that directly. I have some thoughts on this, because first that I heard that Merkel also have like verglichen the situation now with the Second World War. I was like, what the fuck? That's not okay, because it's totally two different situations. And it's not a human-on-human situation, it's not a political situation, even though it becomes political, it is like a physical situation. Then I thought about it and I start to understand actually why this is happening, because it's about that for many places, I'm gonna say from a Eurocentric perspective, because it's definitely not like this everywhere, but this is where we are and this is the politics we hear. And something like this hasn't happened since everything was unstable because of war. And that was the same feelings of fear, the same feelings of solidarity, like building up Germany after the Second World War. It was like, it's totally insane because that was a lot different, but it's the same amount of we are suddenly all of us in a new situation together that requires solidarity on another scale, where they also can implement things that we're also going to talk about, like things that take away rights and stuff, but also that it is necessary to take care of stuff on a total other level, like the amount of like of connected crisis globally and also nationally in each country is not seen in these countries since the wars. And I think that's why people think of it. And I think that's why that rhetoric comes so fast. Yeah. Yeah, and I think, sorry. Sorry, go on. I think you said, Mate, about the health system staff, that they are like portrayed as troops. I also read in some article, some health personnel said like, we don't want to be cannon fodder, Kanonenfutter. So like there's a lot of this war metaphors going around, and I find it quite fascinating. Ich finde das, ja, voll, und ich finde das tatsächlich aber eher auch ein bisschen verstörend, weil ich sehe halt voll viele Probleme mit so, dass es ja irgendwie so ein bisschen propagandistisch, Begriffe zu benutzen und einerseits halt zu sagen irgendwie, ja, ihr seid unsere Heldin, wenn es jetzt um Pflegepersonal oder so geht, ja, ihr seid die Heldin, die an der Front kämpfen, und andererseits die total schlecht zu bezahlen und das halt irgendwie zu ignorieren, plus halt dieses Ganze so, eine Personengruppe wird als mega wichtig rausgestellt, dann muss man eigentlich sicher gehen, dass man auch alle anderen, die mindestens genauso wichtig mit sind, miterwähnt. Und halt sowas finde ich halt voll problematisch, diese ganze so Heroisierung oder wie das heißt. Und allgemein glaube ich halt, dass halt diese Narrative von Krieg und irgendwie Kämpfen halt auch gewisse Sachen irgendwie einfach sehr doll befürworten, wie Zoe auch gerade schon gesagt hat. Also einfach dann bestimmte Sachen rechtfertigen, die dann halt später noch kommen oder so, weil einfach das halt keine Panik schwächt. Das fördert halt Panik, wenn jemand mir sagt, wir sind jetzt alle im Krieg. Und nicht, wenn jemand mir sagt, wir haben halt gerade eine Gesundheitskrise, wir sind in einer Pandemie und jetzt müssen wir irgendwie gemeinsam handeln, gesellschaftlich, sozial handeln, um halt die einzudämmen. Stattdessen ist halt, wir sind im Krieg und wir müssen jetzt alle kämpfen. So, das ist, glaube ich, einfach psychologisch kein gutes Narrativ. Dazu erinnere ich jetzt etwas, das passiert hat für mich letzte Woche. Ich gehe halt zum S-Bahn und dann hängt da halt ein Banner, also große Banner über so eine S-Bahn-Brücke. Und es sagt, ich erinnere nicht genau, aber so etwas Richtung für die Krankenschwester und die so Krankenpersonal, so Solidarität. Und ich habe mir nicht gut gefühlt, und weil ich fühle, dass es so, für mich ist so apolitisch irgendwie, und normalerweise, wenn ich ein Banner sehe, das so voll anarchistisch irgendwo ist, gehängt ist, ist irgendwie, keine Ahnung, das war so allgemein, und dann danach habe ich so Artikel gelesen und so Interviews und Menschen, in die Sektor arbeitet, und die sind halt voll immer noch genervt von scheiße Bedingungen. Und die kriegen halt immer noch nicht besser Bedingungen. Und dann geht es halt voll in diese Richtung für mich so, ja, Kapitalismus ist immer noch der Virus, und diese Leute kämpfen für eine bessere Situation für sich. Und die sollen nicht einfach so, ja, jetzt so, ja, heilig gemacht. So, nein, lass uns auf die Realität gucken zusammen und echt solidarisch sein. Und echt Solidarität geht nicht einfach um sagen, oh, ihr seid so toll. Also nein, dann das macht nicht. Ja, und was ich halt daran, also das finde ich auch, was ich daran aber auch krass finde, ist, dass halt, also es gibt seit irgendwie auch letztes Jahr und ich glaube auch im Jahr davor gab es schon übelst viel Streik von Pflegepersonal an verschiedenen Kliniken und auch gut vernetzt. Und trotzdem ist es halt kein Thema, was so in so einer linkspolitischen Blase irgendwie viel aufkam, bevor jetzt die Situation kam. Deswegen ist es halt gar nicht apolitisch so. Es ist irgendwie, es gibt Gewerkschaften, es gibt irgendwie Kämpfe für bessere Löhne und fairere Arbeitsbedingungen. Und es ist halt einfach übel schlimm, dass die jetzt immer noch nicht, klar, jetzt reden mehr Leute drüber, aber so viel passiert, glaube ich, immer noch nicht. Wobei ich da nicht arbeite, insofern kann ich es auch schlecht einschätzen. Nein, aber ich meine, es ist apolitisch, die, das ist, war irgendwie so vague, sozusagen. It was just like, yeah, they're great or something. Respect, it said like respect for them or something. Ja, da habe ich auch Beiträge gelesen von Pflegekräften und von Gesundheitspersonal, die das ja auch kritisch sehen, nur diesen Lob zu bekommen, aber keine echte Solidarität. Und das erinnert mich auch voll an so generell so Care-Arbeit, Wertschätzung, dass es so von manchen, also vor allem so Care-Arbeit von Frauen, dass sie das total irgendwie so symbolisch loben und wertschätzen, aber nicht bereit sind, das System zu ändern, so dass das auch irgendwie materiell gewertschätzt wird oder dass die Bedingungen nicht so scheiße sind. Und das ist problematisch. Ja, voll, also auf das nächste Transpi sozusagen, was wir sehen, würden wir uns freuen, wenn draufsteht. Respekt an alle in der im Gesundheitswesen, und entlohnt sie bitte auch besser. Bessere Tarife und bessere Arbeitsbedingungen. Wuhu, ja. Yeah. Okay, we agree on that. anderes Ding, was ich noch habe, sprachtechnisch, was auch nochmal so einen, vielleicht einen guten Anreiz für unsere Diskussion gibt, ist so dieses ganze Gerede über Gesetze, Gesetzesänderungen, Verordnungen, das Wort Notstand, was das eigentlich heißt und wie oft das benutzt wird. Habt ihr dazu irgendwie Ideen oder Gedanken? Does it mean that we can directly talk about the laws that have been made now? Because that's like a big deal. Ah ja, from the moderation point würde ich sagen, wir gehen jetzt so ein bisschen in die Diskussion über, fließender Übergang sozusagen. Alles klar. In other news, what's happening in Hungary, I don't know. It's like the example of the darkness happening, but it's happening here too. It's happening everywhere. It's like, I don't know, totalitarian direction we're going in, but to actually formulate why and go on point and say how is this being seen today, I don't know. Yeah. Ich glaube, was mich vor allem verwirrt, ist so, dass irgendwie es mega uneinheitlich ist. Erstmal, auf jeden Fall geht es gerade mehr in Richtung irgendwie Gesetzeserlasse oder Bestimmungserlasse, die irgendwie auch in Deutschland erlassen werden und in anderen Ländern auch in unterschiedlicher Art und Weise. Aber ich finde auch dieses ganze Begriffschaos unglaublich verwirrend, weil ich kenne mich nicht gut mit so juristischen Sachen aus. Und dann ist es halt irgendwie, was ist ein Gesetz, was ist eine Verordnung, was ist ein Straftatbestand, was ist eine Ordnungswidrigkeit. Und zum Beispiel auch, wann die Grundgesetze ausgehebelt werden und sowas. Das ist für mich alles irgendwie echt noch ein bisschen unübersichtlich. Aber ich finde es auch beunruhigend. Und ich glaube, eine Sache, wie man darüber irgendwie mehr wissen kann, ist auch einfach, sich besser zu informieren oder so. Yeah, definitely. I remember one thing from my history class, and I remember this really clearly, is that the Notzustand, that was made when, like, Hitler came to power, and then a while in, they made Notzustand. And the thing is that that means... Generally, I don't know how it is now. I don't know if they made like safety measures for it not to happen again. But generally, when you put a country in emergency Zustand, means that you can really do not exactly whatever you want. Because, yeah, but you can put a lot of laws that you would never put in. You can also, like, for example, now we also talk about this idea of war and the idea of a war situation. One thing that is very known in war that you look at rights different. It means like, okay, in war and love, everything plays. And it's kind of true, like even kind of sometimes legally, if you are in a war situation, other things are allowed than normally, which means that that's really a tricky thing. And I just want to criticize myself on that point because I think that is the scary direction we're going in. At the same time, I want to say I was positively surprised that many countries was very critical about this, the way that the Hungarian prime minister took over the country not long ago, that had like quite a direct response from European, I don't know if it was leaders or like political response, that they were like saying obvious that that was a very totalitarian and going against rights and stuff. So there is some criticalness inside the, yeah. Ja, ich glaube auch, dass es überhaupt nicht schwarz-weiß ist. Ich hatte heute einen Artikel gelesen über Notstandsgesetze und so ein bisschen eine Kritik daran, wie die Kritik daran funktioniert. Das ist jetzt ein bisschen schwierig ausgedrückt. Aber es war sozusagen, es gibt halt irgendwie Unterschiede zwischen Notstand und gesundheitlicher sozusagen Katastrophenzustand. Und was jetzt gerade in Deutschland zum Beispiel ist, ist halt nicht Notstandsgesetze. Aber was in Ungarn passiert, war halt Notstandsgesetz, was da irgendwie es möglich macht, dass halt Orbán per Dekret halt regieren kann und Grundrechte außer Kraft setzen kann. Dass aber das in Deutschland zum Beispiel noch nicht passiert ist und auch in Frankreich nicht und wahrscheinlich auch nicht passieren wird, weil es möglich ist, halt einige Grundrechte spezifisch einzuschränken, wenn es sich um einen Seuchenfall handelt, also irgendwie um eine Epidemie oder auch eine Pandemie, was aber halt nicht gleichgesetzt wird juristisch mit einem Kriegszustand. Ich fand es irgendwie gut, das nochmal zu lesen. Ich kann das auch verlinken. Ich habe es auch in diesem Pad verlinkt. Es war so ein ziemlich langer Text. Ich könnte mehr sagen, aber ich möchte gerne Huxley fragen für Gedanken, über was wir jetzt sprechen. Ja, ich habe heute mit einer Freundin telefoniert, die in Schweden wohnt. Und das war sehr interessant, weil in Schweden es relativ wenig Infektionsschutzmaßnahmen gibt. Also das Leben ist weiterhin noch nicht so eingeschränkt, wobei das jetzt langsam auch kommt. Und es ist auch einfach interessant, so mit Leuten zu sprechen, die in einem anderen politischen Kontext leben. Und dann habe ich ihr erzählt, dass Demos zurzeit verboten sind, also zumindest so große Demos. Und ja, dann haben wir darüber gesprochen, dass es sehr gefährlich ist für die Gesellschaft. Ich habe mich nicht, ich habe nicht recherchiert, wie das juristisch ist, aber ich verstehe nicht, wie das möglich ist, Demos zu verbieten, wenn kein Notstand ausgerufen worden ist. Weil für mich, aus meiner Sicht, ist es ein absolutes Grundrecht. Und ja, und ich denke, dass es möglich wäre, Demos abzuhalten und gleichzeitig die Infektionsschutz einzuhalten. Ja, ich finde es auch echt schräg. Dazu kurze Frage. Mathe hat auch ein Video geteilt von die und sonst so. Und er spricht über, dass es möglich ist, Demos oder etwas mit weniger als 20 Menschen oder etwas Richtung. Kannst du das erinnern, Mathe, wie was? Das habe ich auch gelesen, diese Zahl von 20. Weißt du noch mehr dazu, Haxe, weil ich habe es mir nicht gut gemerkt. Ich habe, glaube ich, von der Berliner Zeitung einen Artikel gelesen, wo stand, dass es unter Umständen möglich ist, sein sollte, Demos für bis zu 20 Leuten mit genug Abstand zu halten. Aber das ist halt auch wirklich klein. Aber ja. Ja, das ist wirklich klein und ich, also im Grundeffekt, was du sagst, stimme ich voll zu. Ich finde es voll schräg. Also ich finde es, das ist ein Grundteil von unserer überhaupt Möglichkeit mitzuteilen in diese repräsentative Demokratie, dass wir leben in. Ja, und das ist wirklich scheiße. Und dazu, dass wir jetzt sprechen über das, Grundrechte? Ja, ja, genau. Dass die, sind die, also für mich aus, ja, die sind, wie ich das sehe, ja, unsere Rechte sind weggenommen. Rechte, dass wir haben sollen. Also ich finde schon, als ich mit Anarchie identifiziere oder damit bin, was man sagt, finde ich allgemein die meisten Gesetze und dass wir leben unter Gesetze, finde ich, also nicht die Weg, dass ich eine Gesellschaft machen würde. Aber jetzt ist es wirklich krass. Also nicht, dass wir das, was passiert gerade, dass wir nicht erlaubt sind, draußen zu sein, mehr als 2 Menschen. Und das ist echt mehr schräg in anderen Ländern auch. Ja, voll. Ich finde auch, also ich stimme denen zu. Ich glaube, für mich ist vor allem die Gefahr, also jetzt gerade sind halt Grundrechte temporär eingeschränkt, was legal ist, was nichts mit Notstandsverordnung zu tun hat, sondern was in den Grundrechten so möglich ist, dass man die wegen Seuchenschutz einschränkt. Ich finde, das Problem ist so ein bisschen, wenn Menschen das jetzt akzeptieren und dann irgendwann diese Pandemie vorbei ist, was passiert dann? Dann müssen wir, glaube ich, als Bevölkerung halt extrem darauf achten, diese Rechte zurückzubekommen in demselben Maße, in dem sie wir vorher hatten. Abgesehen davon, dass halt nicht alle Rechte gerecht sind und so weiter. Aber dass auf jeden Fall, glaube ich, dieser Gewöhnungseffekt so ein bisschen gefährlich ist, dass halt Leute denken, ah ja, klar, das hat voll Sinn gemacht, diese Einschränkung. Also jetzt jedes Mal, wenn Grippewelle ist, dürfen wir alle nicht mehr rausgehen. Und dann irgendwann dürfen wir gar nicht mehr rausgehen. Das ist natürlich irgendwie so die Gefahr, jetzt ein bisschen polemisch zugespitzt, aber... Yeah, it's scary. Like, I find it really scary. And like, France put 100,000 police on the streets. That's 20,000 more than were deployed at the high point of the Gilets Jaunes protest. I don't know how you say that. I'm sorry. I'm really bad at exactly. That is exactly coming out of an article that we are also going to post. But yeah, the point is, it's being enforced. And it's being enforced with police. And it's being enforced with police that has, like, weapons. And it's fucking scary, like, inside the city, you know? It's like... yeah, I get so emotional about how fucked up I feel it is to be told by the police that I have to go inside because I'm outside and I shouldn't be outside. And it just completely freaks me out. Ja, und ich glaube, was Huxley vorhin in den News gesagt hat und mit diesem Erschießungsfall, sowas ist halt dann die Zuspitzung davon, wenn halt irgendwie diese Gesetzesumsetzung halt so außer Kontrolle gerät oder in Kontrolle, wie auch immer, dass halt einfach so direkt enorme Gewalt angewendet wird. So. Ja. Also es hängt für mich auch ein bisschen mit dieser militaristischen Sprache zusammen, dass es so als notwendige Opfer vielleicht dann dargestellt werden kann. Und das finde ich total gruselig. Ja, und ich glaube, das wird auch tendenziell halt eher schlimmer, ne? Weil ich habe halt das Gefühl, weswegen ich auch über Sprache reden wollte, mit Sprache schaffst du ja irgendwie auch eine Realität. Einerseits bildest du sie ab, aber gleichzeitig schaffst du auch eine. Also wenn du eine bestimmte Sprache über einen bestimmten Zeitraum benutzt, dann gewöhnen sich Leute daran und sehen die Situation halt auch mehr unter der Sprache, die du verwendest. Und dann ist es halt wirklich, ach, wir sind im Krieg, ach, diese Gesetze müssen jetzt ersetzt werden, anders geht's einfach nicht. Und das würde ich mal stark in Frage stellen, so. Weil ich glaube, es geht halt schon anders. Es geht halt nicht, wenn man irgendwie so funktioniert, dass wenn mir gesagt wird, es ist Pandemie und du darfst jetzt morgen nicht mehr rausgehen, dass ich dann am Tag davor erstmal noch übelst viel rausgehe und ganz viele Menschen treffe. Dann funktioniert es so nicht als System. Aber ich glaube, das kann halt auch anders gehen, dass nämlich ich mir selber überlege, was jetzt schlau wäre. Yeah, like to that, I think like two ideas of how to do it. I have a lot of other ones that what we're seeing right now, and I think that a lot of people have other ideas of how this could be done differently. I want to come back to this idea of totalitarianism because it's like a lot of alarm clocks are ringing right now, I think, and I think it's noteworthy that the people who are like I want to come back to a point I also talked about in the last podcast is that things haven't changed. Like we're still living in patriarchal capitalist colonial world. Like we're still living inside a very unequal world, and we're still living on the values that are not the at all the values of life and life quality, for example, and worth. I don't know, justice. The list is endless. We live in a world where the values are capital, and the values are remaining the power. That the ones in power can keep being in power. And what we're seeing now is like how I see it, more extreme situations. So everything's more extreme. I live alone, so I'm more alone. Like you live with people, you're more with people, those specific people. You are poor, you are really more fucked. You are rich, you can really go inside and watch your stuff and be in your... It's very simple to say. If you have psychological issues, you have probably more. I don't know. Like the point is just like things are more extreme. And this is the same for the system we live in. Like they are just enforcing to keep it going in that direction more. And it's showing its true colors. And I think that's really what's happening right now. I agree with what you said. I think it works a lot about fear. I think the whole... I mean, our system is built around fear, as I notice it, or like, as I have the notion that it's built around fear. But I observe that that's also what's coming into the game right now, that like the power structure uses fear to keep people down, also to make people dependent on what they say, on what rules they imply, and like taking away the opportunity for people to free themselves out of it. Because the fear is too overwhelming. Yeah, and that's like really understandable. I think this world is very hard to navigate inside. Like, for example, I think that one of the first things to be able to truly criticize the system and truly criticize the way we live right now, you need to feel like you could have an alternative. Because there's so much fear, so you think that if I lose all the security, which is my job, which is my ability to go and buy stuff, if it is the idea of this is reality and the reality is okay. If I suddenly start to realize, okay, maybe schools, they are not working, should I then put my children to school? And like this just creates so much fear to even criticize it because you don't know what else to do. And then you need to realize that you could do something else. Time machine, gonna make some kind of time machine. Going to the future, going to the future. You're gonna go to the future. Welcome to the future. Best improvising ever. Awesome. Die Rubrik heißt Time Machine in the Future und wir reden darin über utopische Ideen, wie Situationen anders sein könnten und warum das funktionieren könnte. Decentralization. Du. Can you explain what you mean by decentralization? It means like the power is not in one place. It's in many different small places, and that's connected to other a bit bigger places, and they are all connected to each other. So it's like a big network where everybody is able to be empowered of the things that affect them in their near, and that's like somehow a way of creating a non-hierarchical thing where it's horizontal. I think it's interesting to think about different ways of organizing collective action. So whether it be something like this self-isolation concepts, like in whatever form, I think what you established in the first episode was that you're not necessarily against some elements of this voluntary isolation situation, that people are minimizing direct physical contact. At least in my opinion, that does make sense to limit the spread of the virus. But how can we collectively enforce, or how can we organize that in a way that is not based on violence? Eine kleine Pause, weil wir festgestellt haben, dass wir uns ziemlich an dieses strukturierte Diskutieren gewöhnen müssen. Und wir hatten noch ein paar Sachen eigentlich, die wir in der Hauptdiskussion einbringen wollten zum Thema Polizei und Durchsetzung von so Ordnungswidrigkeiten. So now I'm gonna read a small story from a friend of ours that happened to their family. Here we go. Meine Mama und mein 9-jähriger Bruder sind gerade in Quarantäne in Nordfrankreich, am Meer mit meinen Großeltern. Es ist am Land und es sind wirklich nur ganz kleine Dörfer in der Gegend. Der Strand ist 5 Minuten mit dem Auto, circa 20 bis 30 Minuten zu Fuß entfernt. Gestern Abend wollten sie zum Strand, um den Wind und die frische Luft zu genießen, denn dort gibt's eh nichts anderes zu tun. Sie wurden aber dann von der Polizei angehalten und mussten 200 Euro pro Person zahlen. Das heißt 800 Euro insgesamt, weil sie nach 18 Uhr draußen waren. In Frankreich ist gerade 18 Uhr Ausgangssperre. Und wenn du dann auch draußen bist, musst du 200 Euro pro Person zahlen. Anscheinend egal, wo du bist und egal, wie alt du bist. Also auch der 9-jährige Bruder musste quasi 200 Euro zahlen. Und ja. Es ist komplett absurd. Das ist meine emotionale Reaktion. Ich bin sehr wütend über sowas. Also es ist komplett sinnlos. Also wo ist der Sinn? Nicht da. Ja, der Sinn ist auf jeden Fall nicht da. Es sei denn, der Sinn besteht darin, halt Leute irgendwie in finanzielle Schwierigkeiten zu stürzen. Ich finde es auch krass, dass es so konsequent durchgezogen ist, weil das ist auf jeden Fall nicht das, was wir gerade in Berlin, wo wir alle wohnen, erleben. Ja, ich war gestern im Park so, ich saß da ganz illegal rum, so, darf man ja irgendwie nicht mehr. Und dann kam, wir waren zu zweit mit Abstand und so, aber es kam halt irgendwie nach einer Stunde eine Wanne und es kamen relativ entspannt einige PolizistInnen angeschlendert und meinten dann in wirklich äußerst netten Tonfall, ob wir schon mal von diesen Regelungen gehört hätten und dass wir doch mal vielleicht aufstehen sollen, aber auch alles ganz entspannt und es tut ihm auch leid, aber wir dürfen uns halt auch im Park bewegen, aber wir sollen nicht so lange verweilen. Und gleichzeitig hat das Ordnungsamt vor einer Woche halt irgendwie Leute von Parkbänken vertrieben, die da alleine ein Buch gelesen haben. Also das ist irgendwie noch gar nicht stringent durchgesetzt. Kurz dazu habe ich gelesen, dass die Verordnung neulich aktualisiert wurde unter anderem, weil sie so, also missverständlich oder ja, um einige Sachen klarer zu machen. Zum Beispiel darf man jetzt doch sich auf die Bank setzen, was irgendwie total logisch ist. Ja, das ist wirklich der Ding. Also ich finde, dass das Ding, dass die Logik ist halt nicht da. Also was passiert hat bei unserer Freundin in Familie von dir in Frankreich, hat gar nichts mit Logik zu tun. Also das ist, wo es wirklich deutlich wäre, dass, oder also sichtbar wäre, dass es nicht geht um Sicherheit. Und es geht ja auch nicht um Sicherheit, wenn man auf der Bank sitzt alleine, dass einfach über wo ist die Kontrolle und das ist die Entscheidung jetzt getroffen und das ist so Alarm. Ja, es ist halt einfach ein stumpfes Durchziehen von irgendwelchen Vorgaben, die irgendwie eine staatliche Autorität erteilt und die dann halt von Bullen umgesetzt wird oder halt sogar von Militärs. In Frankreich ist das ja auch nochmal anders, da gibt es ja noch die Gendarmerie, also diese etwas schwer bewaffnetere so Militärpolizei. Das gibt es hier jetzt auch noch nicht, aber die Bundeswehr bereitet sich auf jeden Fall auch auf einen inländischen katastrophenschutzmäßigen Einsatz vor, sodass wir dann vielleicht auch bald die Ehre haben, von irgendwelchen SoldatInnen im Park angelabert zu werden. Ich hoffe nicht, aber das könnte passieren. Ja, ich glaube, in Berlin oder in Deutschland hat die Gewerkschaft der Polizei gefordert, alle Parks zu schließen, abzusperren, weil das schwierig ist zu kontrollieren. Oder ich meine, sowas gelesen zu haben. In Freiburg wurden auch schon alle öffentlichen Plätze gesperrt vor anderthalb Wochen oder so. Also ich frage mich halt, ich finde das ist halt so mega problematisch, weil jetzt sind die Leute halt nur im Park. Und klar, das sind dann halt Familien mit Kindern zum Beispiel, aber das sind vielleicht auch Leute, die zu Hause einfach eine echt beschissene Situation haben oder die in einem Haushalt mit häuslicher Gewalt leben und denen dann auch Freiflächen draußen zu nehmen, wo sie vielleicht mal hinflüchten können. Wenn das irgendwie geht, das finde ich einfach irgendwie auf einer sozialen Ebene hochproblematisch so. Und vor allem finde ich das sehr kontraproduktiv, weil ich gemerkt habe, ich war freitags, habe ich zwei Freundinnen getroffen, nicht gleichzeitig, sondern nacheinander. Und mit der ersten Freundin war ich nur im Park spazieren und da war es viel leichter, diese Sicherheitsdistanz auch konsequent einzuhalten, weil wir einfach mehr Platz haben, also in diesem Park zumindest gibt es genug Platz, dass auch viele Menschen sich da aufhalten können, ohne sich nahe zu kommen. Und später habe ich Zeug getroffen und wir waren so spazieren in der Stadt auf dem Gehweg und so, keine Ahnung, durch die Stadt. Und da ist es einfach schwierig, auch an manchen Stellen, wo es keinen Fahrradweg gibt, was ja in Berlin sehr häufig ist und dass dann Leute auf dem Gehweg Fahrrad fahren und dann müssen wir ständig so zur Seite gehen, um die Fahrräder vorbeizulassen und dann ist es halt wirklich schwierig, diese 1,5 bis 2 Meter Abstand zu halten und deswegen denke ich, dass es so unsinnig ist, Parks zu schließen, weil Leute, die dann weiterhin irgendeine Form von Sozialleben haben wollen, dann vielleicht gezwungen sind, sich auf der Straße zu treffen, wo es noch schwieriger ist, Abstand zu halten. Ja, in Verbindung mit die Thema zusammenzubinden, wie können wir das anders machen? Was können man machen, dass mehr logisch wäre, dass die Bedürfnisse von den Menschen in der Gesellschaft besser anpasst und auch sicherheitsmäßig okay ist? Ich glaube, also jetzt erstmal back to the future. Und ich glaube, erstmal ist es für mich wichtig, dass einfach im Bewusstsein aller halt eine andere Voraussetzung herrscht. Also dass eben die Voraussetzung herrscht, ich überlege mir selber oder überlege mit meinen Leuten, die mich umgeben, was jetzt gerade relevant ist. Also ist es jetzt gerade relevant, einen Sicherheitsabstand einzuhalten, ja oder nein? Ist es dafür relevant, dass ich die ganze Zeit in meiner Wohnung sitze, ja oder nein? Ist es relevant, dass Pandemie ist, dass man nicht ganz viele Leute anstecken sollte, so. Und dass man sich halt über diese Gedanken erstmal selber einen Kopf auch macht und dann halt erst anfängt zu handeln. Ich glaube, wenn das eine Grundlage wäre, was es glaube ich gerade nicht ist, dann müsste man viel weniger irgendwie Gesetze erstmal überhaupt erlassen und auch viel weniger auf die Durchsetzung dieser irgendwie mit irgendwelchen Sicherheitskräften pochen. Ja, ich finde das sehr, sehr gute Gedanke. Also so die Idee ist quasi, wenn wir in eine Richtung gehen wollen von weniger hierarchische Entscheidungen über unser Leben, müssen man halt empfehlen, dass Menschen selber erstmal Frage stellt zu sich selber, macht das hier Sinn und das kritisieren oder nachdenken über und dann auch den Mut vielleicht, also sich selber zuzuhören oder mit austauschen mit den Menschen in seiner Gegend oder also Menschen, man sich begegnet mit Freunden und so, Familie. Was ist unsere Regel? Was ist unsere Ordnung? Was macht Sinn für uns? Das stimme ich grundsätzlich zu. Ich denke aber, dass es trotzdem eine Grundlage braucht, wozu man Stellung nehmen kann. Also ich glaube, es ist schwierig, komplett frei in kleineren Gruppen sich zu entscheiden. Wir brauchen halt einen Ausgangspunkt. Und im Moment ist dieser Ausgangspunkt halt diese Verordnung, was ich auch kritisch sehe. Aber ich glaube, man könnte das, also ich glaube, wir brauchen das auch, um irgendwie eine Basis zu haben für diese Überlegung. Und da fände ich, eine bessere Alternative wäre sowas wie, man könnte so Wissenschaftlerinnen, so vor allem so Virologen, Virologinnen, könnten vielleicht so eine Konferenz machen und ganz viele verschiedene Erkenntnisse zusammenbringen und auch, also vor allem in Bezug auf Maßnahmen, was sinnvoll ist, was weniger sinnvoll ist und wie das umzusetzen wäre. Und dass die dann im Plenum so wissenschaftlich fundierte Empfehlungen zusammenstellen, dass man dann so eine wissenschaftlich fundierte Grundlage hat und nicht wie jetzt, dass so die Grundlage automatisch ist, das Gesetz, wobei das Gesetz nicht zwangsläufig wissenschaftlich fundiert ist. Oder zumindest nicht nur. Das finde ich super sinnvoll. Macht Sinn, also dass dies quasi Menschen ist, das über das weiß und diese Wissen teilt und in einer Art und Weise, das erreichbar ist und einfach, also durch Empfehlung, ja. Ja, genau. Und ich meine, so ein bisschen wurde das hier auch gehandhabt, bevor diese Verordnung erlassen wurde, wurden ja auch schon Empfehlungen ausgesprochen. Die Kommunikation und innerhalb der Wissenschaft, glaube ich, noch ein anderes Ding. Aber ich glaube halt, damit sich Menschen an so eine Empfehlung halten, braucht es halt, also da geht, glaube ich, die Kritik in meinen Augen noch weiter. Ich glaube, jetzt gerade sind wir halt alle so, oder nicht alle, aber viele von uns sind so konditioniert, durch wie sie aufgewachsen sind, dass sie Regeln halt befolgen. Also in der Schule befolgst du halt Regeln. In deiner Familie befolgst du vielleicht auch Regeln. Wenn du älter bist, befolgst du vielleicht immer noch Regeln. Und es ist irgendwie, viele Leute schaffen es nicht, davon loszusagen. Und dann sind diese Empfehlungen irgendwie so soft. Und ich glaube, wir brauchen halt irgendwie Menschen, die halt nicht einfach Regeln befolgen, sondern die selber überlegen und also selber sich überlegen, ich müsste jetzt mal eine Handlungsempfehlung bekommen und dann halt eigenständig überlegen, ob sie die befolgen wollen oder nicht. Ja, also quasi genau die Satz, das du gesagt hast. Menschen, das selber fragen für eine Empfehlung wollen würden. Genau, statt halt darauf warten, dass ihnen irgendwer irgendwas befiehlt. So. Aber das ist sozusagen das, was ich auf einer mehr herrschaftskritischen Ebene davon ableite, von dem, was du gesagt hast, Huxley. So, ne? Ich finde, ansonsten finde ich, macht es auf jeden Fall sowieso Sinn, halt Entscheidungen basierend auf Informationen irgendwo zu treffen. Yeah, I mean, the thing that binds the things together is kind of that if we were more living in a situation where more people are used to questioning things and thinking for themselves, like, what would we then need? We would need something that we could rely on to listen to, that would give us some information that we could base our decision on. So it needs both. Yeah, voll. Something else. I read about the encouragement for affinity groups. Is that correct? I think affinity groups. Yeah, Bezugsgruppen. Auf Deutsch Bezugsgruppen. And that just made a lot of sense. And inside this article on Crime Think, they talked about the way that if you decide you are a group of people, like this group of people doesn't have to live together or the same house, and you decide we are an affinity group. Within that group, you can hug, you can touch each other, it's kein Problem, no problem. Because you have decided within this group, this is okay. So if one person in the group gets sick, yeah, all of them, but that's like this anyway. So you still can fulfill the need of social contact and connection and being like normally social with each other, but in a way that's still safe. So you have that group and the idea of decentralization is that if we could live in a society where everybody could do that, and yeah, we don't. And these people would also be in the same risk group, because that would make more sense, because they would have more of the same needs. That would be one way of doing it. Yeah. Just to quickly spontaneously comment on that, I think affinity groups are super practical in general, not only for a pandemic, but in general for like organization. Just like several remarks. For one, like there's people in risk groups in every age, and it's the possibility is kind of high that in your affinity group, which you build out of affinity, which means like you have affinity to the people, which does not necessarily mean that you share like the same immune system with them or like a same immune system characterization. So it could mean that in your affinity group, you have one person with like a very high risk of getting very sick from COVID-19, which would mean that you need to take very other different measures in your affinity group. For example, really taking care that you don't go out and drive a lot of virus load in. So you have to take different measures. But in general, I think it's a good idea to have affinity groups. It's just very different because the people are very mixed in these groups normally. And for example, I want to share a story from my home because I'm kind of in an affinity group with my roommates and also some external friends. And at home, we completely, like, we don't watch the Sicherheitsabstand because we can't, like, we need to be feel at home and feel kind of okay. But then there's this problem of me leaving to work every day. So I'm the only one who goes outside and meets people outside. So kind of like there's a very interesting network of responsibilities and like virus risks here. So it's kind of hard to navigate the affinity group thing, but I think in general it's a super good tool, especially for like counteracting like isolation and social isolation. I think that's such a good point. In an ideal world, it would be possible to completely navigate only based on people's risk levels and needs, but the world we're living in makes that hard because some of us are forced to go to work even if we're in a risk group ourselves. And so it's kind of a good utopian solution. I also think so. I just wanted to add that also in a utopian society, I definitely would not like to be put in a box with people who have the same like health as me. I would rather be put in an affinity group with people that I actually like. Okay, yeah, I think I'm getting the thing with the affinity group now because I didn't totally get how it worked. But now it like after you explain stuff, it makes sense. And it's not about having the same needs. It's about making this decision to act in the same way to be safe. So if you have some rules of dealing with stuff and you agree on those together, and only because you do that, that's a kind of really nice way of solidarity. And I like that because it's solidarity in a decentralized way. Yeah, and in general, it's like a classic concept of anarchistic organization of groups that you do. Like that's also called affinity groups. And that's also kind of what you just said, how you agree on certain rules and like certain, you share certain consensus, not only when there's a pandemic. It's a bit of a different topic, but I talked to someone recently about shopping behavior during the pandemic and how a friend of this friend right now was very focused on going to like farms in their area and buying produce directly from the farms to support them, but I think also to avoid the masses of people in the supermarkets. And I also thought that was like quite interesting how this pandemic maybe can be a chance to rediscover more local, I don't know, local structures. And food security also. Yes, yes. I fully support that, and I hope that's also definitely going to become a bigger movement, because in a utopian society that I imagine, of course you share resources, maybe also over longer distances, but in general you also see what you have in the area that you're living in and to see what can be provided from the culture or like from the group of people that you live together with. And so like a local food source and in general localization of production belongs to that aspect, and it's also belonging to the aspect that Zoe, you talked about in the very beginning of the segment, decentralization. Yeah, it's just interesting how it goes hand in hand in a way that, like, to protect yourself and others from this virus, you start to question some parts of, like, our mass society civilization model. I feel like, I don't know, it just came to me when we talk about the way that the world could be better and the way that the C virus is like shining a light on that. There was just so endless things that I have kind of thoughts and ways of seeing it, but just so many that it was very hard for me to express it because it's kind of big. Like, I've the last days listened to radio and podcast also, and I've been listening to stuff that didn't have anything to do about the virus, but it was like generally like interviews with musicians or with creative people, and they all had the tendency to say some of the same things. They just mention that this is a beautiful opportunity to really take a step back and realize how fucked up we live and how it could look different and how to experience how things look different. For example, this guy lives in Paris, and to experience that there are suddenly no cars in fucking Paris and no people. You can just listen to the birds. And at the same time, I don't like the curfew and these rules implemented. It's more the point of being able to suddenly see how much the world could change if the leaders and the situation was like showing initiative to actually do a fucking change and make decisions that has an actual impact on our lives. And I just really, really from the bottom of my heart want people to realize that. I really want them to realize how much we could change if there was motivation for it from the people who decide stuff. And then I want people to be angry or like motivated and decide stuff and get involved in some way or another, whether it is like physically or mindfully or actively. And like when you speak about the thing of shop locally and support these things, it's just what anarchists and people that are like criticizing, not only anarchists, many groups of people that are realizing that the world we live in right now is just way wrong, that just been screaming about these solutions forever. Like, this is what we need to do, people. We need to stop the cars like this. We need to create public transport. We need to, okay, that's not in the C virus sensible, but you know, and I don't know, bikes are really sensible. You can make bike lanes. Like, how many wonderful ways our society could look and how it's actually really possible to truly change things. I don't know. And that's some of the stuff going on inside me. Yeah, I think it's a good time for utopian thought, because we also talked about how suddenly some problems that have been presented as unsolvable are suddenly being solved. Well, they are not really being solved in a permanent way, but they are being tackled in a more immediate way. So, for example, hostels or hotels have opened up for homeless people in several countries I know of to provide them shelter, to not be on the street for the sake of not infecting society, not for the sake of them having shelter, which is fucked up in its own way. And there's like a lot of examples of that. Like, suddenly a lot of things are possible that we had been told were not possible. And I really hope that people will remember that and realize that even after this epidemic is over, a different world is possible and anything else is a lie. Ich stimme euch beiden zu. Ich wollte nur noch dazu ergänzen, dass es, glaube ich, für diesen Wandel, den wir und, glaube ich, viele andere sich auch wünschen und der aber auch viele verschiedene Facetten hat, es ist, glaube ich, notwendig, dass man Macht umverteilt. Es ist keine Lösung, sagen, dass die Menschen, die jetzt regieren oder die Strukturen, die jetzt regieren, das jetzt auf einmal machen können, sondern ich glaube, es geht halt für mich auch übelst viel darum, andere Strukturen zu haben, in denen sowas auch nachhaltig möglich ist und in denen es nicht darauf basiert, dass jetzt halt schon wieder irgendwie eine Instanz was entschieden hat, so. I don't know, there's this amazing article about the fall of capitalism and I will continue to recommend this like I've done for the last time, and it's really putting things in perspective. It's funny because it's written in 2015, but I think it's extremely relevant and really happening right now, what it says inside it, which is freaky. Anyway, it's about, like, right now, the possibility of an actual paradigm shift happening. And I am, for one that thinks that is long overdue, but also see it happening, and also am really relieved. Like, actually, I feel like this thing that people are talking about in the radio and stuff also, that are like, it's hard times, and now in this crisis time and in this time of this feeling of this war, I don't know. I'm like, fucking something is happening. And I know that's like, oh no, but like, people were dying all the time. People were suffering under capitalist situation, the people on the street. Like, personally, I felt a broken heart every day. Every day I read something, I think everybody, a lot of people did. Every time you read the news, every time you take the fucking train, every time you walk in the city and you see fucking commercials everywhere. And it's like, why am I living in this world? Why is this world like this? It's so fucking stupid, and it's destroying me, and it's destroying everything. And I'm just for years trying to activate and do different projects and do different things, and all the time talking about, when is this big change gonna come? And for the last year, starting to feel, okay, things are falling apart, and it could be that this serious change is gonna happen. And for me, it's kind of like, oh, maybe it's happening now. Maybe there is gonna be a, this disruption is so strong that it's gonna wake a lot of people up. And I'm personally very aware that it's not just gonna be pretty. Change is never just pretty. It's, and especially when the dinosaurs are still holding on to power, it can be very hurting, and a lot of people can fall inside it. But it's just, for me right now, it gives me hope, so much hope of something happening that can actually shake this system up and make possibilities happen. Yeah. I'm kind of on a different page. I kind of changed between your perspective and the other very depressing perspective that I'm more now in. And I don't want to go into it, but I just want to say, like, I also see that change is possible, but I see it can fall into a lot of directions. Yeah, I agree with that. I think it's important to be optimistic always and hopeful, but I think it's also important to realize, like, it's a turning point, and we all need to do everything we can to turn it in a better direction. We can't just sit back and hope for things to change. We really need to fight for that. It's a perfect Überleitung zu unserer nächsten Rubrik, die da heißt Call for Action und die sich mehr damit beschäftigen will, was jetzt gerade Schritte sein sind, die wir tun können. Und das wolltest du bestimmt auch sagen, Zoe, oder? Call to Action! Okay, das ist das erste Mal, dass wir diesen Rubriken haben, und mir fiel es persönlich total schwer, so Sachen, Handlungsempfehlungen zu geben, weil ich damit kämpfe, so Schuldgefühlen und das Gefühl, dass ich selber nicht genug tue, dass ich nicht aktiv genug bin, und deswegen ist es schwierig für mich, Empfehlungen zu geben, was andere Leute machen können und was ich auch selbst machen kann, weil ich ja, weil das so sich irgendwie, mir fehlt gerade das Wort, hypokritisch, ist das auf Deutsch richtig? Ja, oder sagt unehrlich Doppel, oder doppelmoralisch so. Doppelmoralisch ist. Gleichzeitig ist es mir auch wichtig, aus dieser Schockstarre oder aus dieser Selbstlimitation rauszukommen, weil es auch nicht, dieses Schuldgefühl bringt mich eher, also hält mich eher davon ab, aktiv zu werden, obwohl das ein bisschen paradoxal ist. Und deswegen, ja, edit this out, I'm rambling again, but I can try to start again from the top. I still don't think you're rambling. I think it's like really made sense what you said. I think this amount of rambling is very, very appreciated in this format. Nice to hear. Yeah, so like, let's collectively get out of our feeling of not doing enough and keeping ourselves back. Yay! Ich kann ja mal anfangen. Ich teile ein paar Gefühle mit dir, vielleicht auch mit dem Zusatz, dass ich gerade einfach irgendwie voll viel arbeiten bin und dadurch kaum Zeit habe. Eine Sache, die mir an mir selber aufgefallen ist, die nicht wirklich super aktiv ist, aber die ich total wichtig finde, ist, ich habe neulich die Formulierung gesehen, wir sollten aufpassen, dass wir nicht alle Bullen werden, und das fand ich mega gut, weil mir aufgefallen ist, dass so dieses, dass man anfängt, Leute zu beurteilen in ihrem Verhalten im öffentlichen Raum, was ich mitkriege, wenn ich Bahn fahre irgendwie oder wenn ich irgendwo hinfahre, und dann irgendwie Leute irgendwie im Kopf verurteile, weil sie gerade in ihre Hand husten. Das ist natürlich ein Verhalten, was nur in mir drin ist, aber ich finde es ganz wichtig, das abzuschalten und wollte das deswegen an dieser Stelle Call for Action, weil das schon auch eine Action, eine selbstreflektive, mal sagen, dass ich das cool finde, wenn ich das nicht mehr mache und dass ich das generell auch richtig finde für alle. Weil es geht nicht darum, dass wir uns gegenseitig kontrollieren, wir wollen keine BürgerInnen wären, irgendwie erschaffen, wo man am Ende die Nachbarin denunziert, weil sie rausgegangen ist, sondern irgendwie eher ein soziales Miteinander. Das finde ich voll schön. Ich würde direkt dann einen anderen Call to Action machen, das auch geht über Verhalten oder wie wir sind miteinander. So, I think it's important to note that, for example, among me and my friends, there are many, many, many different opinions about what this virus is, how it's working, and how we should respond to each other, respond to the system, and respond to the virus. And I want to encourage people to try not to judge each other or themselves for their different opinions and reactions, and to not also attack each other on it, and also not to be afraid of talking about it. So that's a lot of don'ts. So the do's would be maybe to try to ask each other what you think and listen and not freak out about they have another opinion and also not attack them for it. So like try to ask each other about it and talk openly about your needs. So if your needs are to have a lot of distance to speak about it and your need is to not have it, or your need is to see people more, or speak about your needs. Like, that's a really good thing to do, whether there's a virus or not, I would say. It's very hard to do. It takes a lot of practice. I'm not very good at it myself. Sometimes I can't at all. Sometimes I can't, but to try to ask each other about each other's needs and be caring about it. So generally, like, care about each other and yourself. Yeah. I think that's really important advice, like to try to be less judgmental of yourself and others in these difficult times. Definitely. And I want to add to that, that this general thing of like, what does solidarity even mean? And like, I think having a better society is for me based on solidarity. And it means I think of others, and it, for me, it also means I do not only think of my friend of my affinity group, but also of I think of people out of that. So that would mean if you like want to make like an action and you're like, for example, in home office right now and you're not super afraid of getting sick, you could volunteer for something. That's something like more easy to do. It's not super radical. It's not super militant. So you could volunteer for people in need. So for homeless people, you could organize demonstrations, which has happened like the last two weekends in different forms. I mentioned it in the beginning to remind people that the situation of refugees, the European borders has not changed. So you can kind of broaden your solidarity. And I think that's something that is super helpful. And also it doesn't need to be like super high radical activist la la la, but it can also be done in a more easy or like more accessible way. Something else, it's been really nice for me to sometimes wake up from to messages from friends, because I live alone and I don't see people and talk with people a lot in real life. And it's been really nice to wake up in the morning because a friend has wrote me, good morning, sunshine. I hope you have a lovely day. And just that message made my much easier to get out of bed. Yeah. So think of your loved ones and write them a nice message or something weird. Like, I dreamed of a cat today, which is something else I wanted to tell you, Zor. I do not only dreamed of purple pencils, but also about cats, and it was really nice. That's really nice. Yeah, I got a text from Mata, and it was about purple pencils and dreams. It made me happy. Yeah. Nice. That's really nice. Yeah, I also wrote down stuff that you can easily do from home, from your computer, is to sign petitions. I think I already told some of you that I don't sign so many petitions because I'm quite skeptical of their impact. But since we cannot demonstrate in a traditional sense right now. I think like it's one alternative, and there are a lot of petitions right now that I personally think are worth to sign, because it might not make an impact, but it could have a positive impact. And since that there might be new ones when you hear this episode, I'm not gonna mention too many, but I think an important one is the Leave No One Behind petition, which has already gathered hundreds of thousands of signatures, as I remember. Also, I find interesting as like an official parliamentary petition in Germany to the Bundestag, to the German parliament, about introducing basic income during the corona epidemic to support all the people who have financial troubles right now. But of course, you could say it's also a chance to introduce it. Like, it doesn't have to be limited to this few months. That could be one of the nice things that accidentally stayed after the virus stopped. Universal income. I think it's also a good topic to discuss in this podcast, maybe at a later stage, because it's something I want to be more informed about. Yeah. Yeah, I just wanted to say that I'm not like, I have some doubts about basic income as a political concept, but I decided to recommend signing the petition anyway, because I feel it's could be an interesting experiment. And anyway, a lot of people need financial help from the state right now. So why not do it in this unbureaucratic way? And yeah, I don't know. I think I see more potential than I see potential harm, I guess. I kind of agree with you, but I would still like to discuss the topic further, because definitely, I think it's an interesting topic. Definitely. In other things to take action on? Yeah? Can I? Yeah, go on. Go! So I want to say that, like, no pressure, but like, if you are a person and you have a lot of thoughts and emotions about what's happening right now, and it's very hard to find out, like, how to find your voice inside it, or wie dein Einstellung zu finden, so wo stehst du? Ich würde empfehlen, ja, Unterhaltung zu machen mit Menschen um dich, so besprech, was gerade abgeht, was meinen Leute über diese Gesetze, nicht nur auf Facebook, also, und da lesen und dann die Kommentarfilter da und so. Also wirklich sprechen miteinander über, was ihr denkt, und dann auch Texte schreiben, also wer den Bock hat, oder auch einen Podcast machen oder was auch immer, also so, dare to express these, like, that's also a way of being active, is a way of voicing. If you want to, like, voice your thoughts, voice your opinions, it worth something, and you don't have to be right. You can be, say something, and you are asking a question, and I'm especially talking to people who won't normally share their opinion because they are maybe nervous that they're wrong. That would often include women and queer people, like, but not only. And to, like, dare to try to express their ideas and thoughts, because now is the time, like, any time is the time. You don't have to do it, but it's a political action to even speak up if you're not used to it. You know, it is a political action. Yeah. Or make a song about it or whatever. I don't know. Yeah. Ich wollte nur sagen, dass das irgendwie auch das ist, was wir gerade machen. Und das schon auch gut ist. Das ist. Ansonsten wollte ich nochmal sagen, dass das waren jetzt alles eher so niedrigschwelligere Aktionen, und ansonsten ist man natürlich vielleicht, manche Leute sind vielleicht ein bisschen militanter und die können natürlich auch jetzt Aktionen machen, wobei sie natürlich auf die Sicherheitsabstände und so weiter achten können. Aber so Kleingruppenaktionen gehen auch jetzt. Ich habe die Woche irgendwie, habe ich mehrmals Transpis gesehen, die irgendwo hangen. Es hat mich voll gefreut. Ich fand es eine super gute Idee. Ich habe zum Beispiel ein Transpi gesehen, was an der Bahnstrecke hing, was ich ziemlich schlau fand, weil das so einer der wenigen Orte sind, wo gerade noch Menschen irgendwie öffentlich langkommen. Genau, ansonsten ist es natürlich irgendwie jetzt mit mehr Repressionen bedroht, wenn man gegen diese Auflagen zum Rausgehen verstößt. Aber auch das finde ich wichtig, dass nicht alle Menschen jetzt blind diese Gesetze einhalten und sich trotzdem weiterhin in ihren Zusammenhängen treffen. Und auch so, die Kämpfe hören halt irgendwie nicht auf, die Leute überall und auch in Berlin führen. Und es ist, glaube ich, voll wichtig, da auch dran zu bleiben. Und es kann ja auch was sein, was Menschen stärkt, die gerade viel zu Hause sein müssen oder so, sich halt noch trotzdem einzubringen in ihren Zusammenhängen. Dazu mehr direkte, intensive Aktion. Besetzen geht jetzt ab, also in mehr Länder und auch in Berlin. Das ist gut zu folgen und auch empfehlungswertig. So, I just say people are squatting and there's videos of like houses they are squatting and they are giving them to people who live on the street. And that's amazing. Yeah, that's also a thing that one can do. Yeah, and I wanted to add to that. What I also find interesting is the rent strikes going on in a lot of cities, mostly in the USA, from what I could research, but also in London. And I think it will be an interesting development as more and more people cannot pay their rent anymore. And also, at least in Germany, as far as I understand, it's right now illegal for landlords to evict people. I think that also makes stuff like squatting and rent strike more doable, though of course it's both are quite high risk activities, but I think that's something to support and to be aware of that it's happening. People don't pay rent. Ich wollte nur sagen, dass das mit dem Kündigungsschutz von Wohnverhältnissen und Räumungsschutz ist, glaube ich, ein bisschen auch an ein paar Bedingungen geknüpft. Zum Beispiel daran, dass man nachweisen muss, dass man die Miete nicht bezahlen kann und dass dieser Nachweis für manche Leute vielleicht ein bisschen schwieriger ist. Yeah, I would also say, like, inform yourself about this stuff before not paying your rent, because like, you could put yourself at risk of eviction or other repression. And in general, if you plan on doing actions, no matter if there is a pandemic happened or not, there are structures that you can build, and there's also help to build structures so that you can do actions safely and with a group of people. So plan your actions. You do not want to recommend to do actions when you're not aware of the consequences. Hear, hear. Okay, nach diesen einigen Aktionsideen oder Sachen, die man generell jetzt gerade machen kann, kommen jetzt noch zwei Rubriken von uns und wir fangen an mit der Rubrik Gehirndünger, wo wir über Sachen reden, die wir euch empfehlen können. Yeah, so euer Blumen in euer Gehirn wachsen kann, ne? Get Feed it? Your mind. Feed your mind. Oh, we have so many good jingles on the way. Feed your mind. Yeah, feed it. With stuff. Yeah, last time we recommended... Sorry, perfect jingle. Feed your mind with stuff. So, follow crime. Think. Crime think. Yeah. So the recommendation is to read the blog from Crime Think, from the Crime Think Collective? Yes, I think people should do that. Me included. I started today. I really liked it. And also, Crime Think is in general a cool collective. They also publish, or like, books. I think they say they are not a collective, but they publish really nice books. I have lent all of mine to people, but if you find someone who lent the books to you, they are great to read. I have one of your books. You have Evasion. I have Evasion. It's nice also a good book, by the way. Yeah, it's a great book. For book recommendations, I just want to recommend one book. It has nothing to do with the pandemic that is happening right now, but it's one of the best books I read last year. It's a fiction, and Zoe, I gifted it to your birthday, and also I gifted it to someone else. And it's called Girl, Woman, Other by Bernardine Evaristo, and it's just a really great book on racism and gender and sexuality. And it's written in a very interesting way, and it's super fascinating and really, really cool to read. It's only in English, though, because it's not translated into German. But if you are into these topics or want to know more about them, and if you are into reading fiction books, this is definitely really good. Nice. Yeah, I have second it. Second that. We all read the book and we all love it. Yeah, this book is amazing. I want to recommend something more silly than a very conscious book. I want to recommend a show on Netflix. Yes. Go for it. Okay, so being a comic and animation super nerd, I won't, okay, super nerd is a bit too much because I don't know everything, but I just love it. I found an animation show that takes place, it's only one season. It takes place in kind of post-apocalyptic future. It is made for children and it's full of these very cute and strange creatures that are kind of animals that are mutated. And a girl comes from underneath the ground up because she used to live there in kind of like these people were stuck underground for a long time. And then she goes on adventure and trying to find her family and la la la. I can say that much because that's the first episode. It's called Kipo and the Age of Wonder Beasts. And dazu kann ich auch sagen, like it's kind of very diverse people inside it with like different race, different sexuality, different like for children's animation. I find that it's finally starting to keep up with how animation or like how things we watch should follow the rules of diversity that actually are how life is really and how diverse people really are. So yeah, I really want to recommend it, and maybe then you will together cry with me that waiting for the next season. Sorry, that was very long, but yeah. Thank you for that. I have some more serious recommendations. I hope it's okay, not breaking the mood too much. So I'm really, I'm sharing this with everyone I know because it was for me so capturing a lot of my thoughts and feelings about the current situation. And it's an essay. It was originally in French. It's called Virus Monologue, Monologue du Virus. You can hear I completely don't know any French, but it's been translated to quite a few different languages, one of them English, and you can find it on the French media platform lund.am. Yeah, we're gonna put the link. And it's an essay. The English title is What the Virus Said. I've come to shut down the machine whose emergency brake you couldn't find. And it's like a monologue from the virus and how it's like, yeah, I'm not gonna say much. I can really recommend reading it. I thought it was so powerful and very moving and very encompassing a lot of the critique that this podcast is also expressing. And my other recommendation, meine zweite Empfehlung ist auf Deutsch. Wer so Lust auf so ein bisschen Akademik-Zeugs hat, habe ich zufällig auf YouTube einen Online-Vortrag oder so ein Video gefunden von Vanessa Thompson. Der Kanal ist Frankfurter Arbeitskreis. Sie ist eine Soziologin aus Frankfurt und das Video heißt Black Feminism und es geht so aus kritischer Theorie heraus geht es darum, wie das Virus verschiedene Personen und Gruppen unterschiedlich trifft. Und ich fand das richtig wichtige Kritiken, ja, kann ich empfehlen. Und ja. Cool, danke. I think that's enough recommendations for now, right? But I like it. It was like a broad spectrum of like soft and harder stuff, if I may say it like that. Ich glaube, das ist voll wichtig, weil ich habe das Gefühl, ich habe total unterschiedliche Bedürfnisse im Moment, halt entweder den kompletten Informationsflow irgendwie in mir reinzuziehen oder also das komplette Gegenteil. Ja, yeah, it's good. We have many different needs. Okay, damit kommen wir also jetzt zu unserer letzten Rubrik, Virtual Hug. And for those who are not comfortable with that, Virtual Fist Bump, damit der Sicherheitsabstand auch etwas leichter eingehalten werden kann. Ich kann gerne anfangen. Ich habe, wie bereits erwähnt, vor 2 Tagen zum ersten Mal Leute in real life getroffen. Nicht gleichzeitig, aber am selben Tag. Und das hat mir total gut getan. Aber auch viele Sachen ausgelöst, die ich jetzt bearbeiten muss. Aber ja, das war mir wirklich sehr wichtig. Und ich glaube, ich hatte das ein bisschen unterschätzt, auch weil ich nicht alleine wohne, sondern mit meinem Partner, hatte ich, glaube ich, unterschätzt, wie sehr es mir gefehlt hat, in den letzten 3-4 Wochen sonst niemanden persönlich zu treffen und sich in die Augen zu schauen und einfach mal so ohne Technologie zu sprechen. Ja, that's important. And depending on your life situation and risk tolerance, there might be ways to make that possible in a safe and responsible way if you're worried about that. So our first thing, like about virtual hug, is like go see people live. No, I really like it because I think it's really, really, really important. I think it's so important in these days to not stop being real social and seeing people real. Because that's something you can not ersatz, you can't replace that with anything. And it's totally okay, and people should not feel bad about it, and people should totally like not stop meeting and seeing each other. Yeah. And talking of that, as I'm a person living by myself, because like not normally, but my roommate is away, I'm into that now. I started to actually get really into it, and I'm really starting to enjoy it. But because I have created a structure for myself, I have created some things that I need to do every day. Like I should go out once a day so I don't fall away inside, because I can't deal with that. So I can recommend just taking a small walk. Just, it doesn't have to be long. It can also just be go outside and then go up again if you're not in the mood. And then I start to work on these projects at home and do things that I like and try to be kind to myself, but also try to be like disciplined but in a sweet way. So I have to do some stuff, but I'm not being too hard on myself that I have to do it. Like I miraculously started to go running, but the rule is that I don't, like, I can stop at any time and just walk, or I can sit down. Like, I don't have to run forever and run fast or something. And so it's kind of like a medium thing of like doing stuff, but also doing it with kindness. Yeah, that sounds good. I think my situation is a bit different because I actually have to work and to commute to work and like not work at home. So for me, it's super important to kind of calm down, because I was basically unable to do that in this week and kind of also the week before. And I don't think my situation would be super different if this situation with the epidemic was not happening right now. So for me, it's important to find time to not do anything and find time to do constructive work at home or outside or with other people, either online or not. But kind of find a good balance in that. And then one really important thing for me is like, I find it super valuable to be a lot in contact with my friends and people that I miss and that I miss seeing. But I also found out that it's very important for me to not stress out about being in contact, because that actually takes a lot of energy. Phone calls take a lot of energy, and phone conferences on the computer and stuff takes a lot of time. So I try to not stress out too much, because I still have two people that I really want to contact for days now, and I feel a bit bad about it, but I try to relax. So my recommendation is take it one step at a time, pun intended, and also not stress yourself out by putting too much pressure on how you should act, what you should do now, how many actions you should take, but instead do what you can and do what kind of serves you, as well as the necessary things that you feel like you should do, but do not overdo it. Yeah, I think that makes a lot of sense. And on that, it's very hard to tell people what to do, and I don't want to, but like, we can just share what helps us, yeah? But we can't say if it will help other people. And it's really depending on who we are and what situation. But I also have that with trying not to stress on that I have to be social also, because I've also had days, these days, where I actually really enjoyed my time for myself, and that is something I'm not used to, and then not being like, now I have to talk with someone. I don't know, I think this time is kind of like for the people being privileged enough to not have a serious stress of not being able to pay rent, or serious stress of not having a home, or like something like really hardcore shit, that are mostly just stressed by the fact of everything being changed and having to be stuck inside. Like, it's an opportunity to look at the values in our life and to look at our lives and look at our needs and try to care about them and care about each other's. Yeah. Ja, voll wichtig, dass du nochmal gesagt hast, dass das jetzt alles irgendwie persönliche Empfehlungen waren und die auf jeden Fall nur auf unsere jeweiligen Lebenssituationen irgendwie daherkommen und für manche Menschen halt vielleicht absolut nicht realisierbar sind, weil sie, keine Ahnung, keinen eigenen Rückzugsraum haben. Aber die haben uns geholfen. Das ist, soll ja auch persönlich bleiben. Wir können halt nur von uns sprechen. Genau. Okay, also haben wir uns gerade darauf geeinigt, es dabei zu belassen. Wir hoffen, euch hat diese Folge, diese zweite Folge von Angry Ink on the Line gefallen. Wenn ihr bis jetzt durchgehalten habt, Respekt, war sicherlich lang. Wir freuen uns wie immer über Kritik oder über Kommentare. Wir werden Sachen in der Beschreibung verlinken, die wir erwähnt haben, also Links zu Texten und so. Und freuen uns auf nächste Woche. Juhu! Danke fürs Zuhören. Yeah, thanks for listening. It was really a pleasure to do this talk. And yeah, stay free-minded. We need this outro thing, yeah? Like in our favorite podcast. Stay angry. Yeah! Stay angry. Yeah, that's super good. So from now on, it's stay angry. Angry on the line. Angry on the line. Angry on the line.